la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. Hey, uns geht's gut, hey, uns geht's gut, wir leben ohne Sorge. Wann die Reihe zum Mittag essen, essen wir zum Morgen. Hey, uns geht's gut, hey, uns geht's gut, wir leben ohne Sorge. Wann die Reihe zum Mittag essen, essen wir zum Morgen. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. Sollt mir heire Bube, hat gedingt und lange Haure, hat so kurze Stube. Ist der alte Brune gefallen, sollt mir heire Bube, hat gedingt und lange Haure, hat so kurze Stube. Ulala, ulala, ula ula ulala, ulala, ulala. Schwarze Augen, bist der Jay, du bist der Jay, du bist der Jay, hast gebraute Backe, mei, rote Backe, weiße Zeh, schwarze Augen, bist der Jay. Ulala, ulala, ula ula, ulala, ulala, ulala, ula ula.